Erster, ich sah wieder auf. Vier Wagen kamen zwischen zwei Bergen hervor. Die Berge waren aus Metall. Zweiter, am ersten Wagen waren rote Pferde. Am zweiten Wagen waren schwarze Pferde. Dritter, am dritten Wagen waren weiße Pferde. Am vierten Wagen waren gefleckte Pferde. Vierter, ich fragte den Engel, was bedeuten diese Wagen, mein Herr? Fünfter, der Engel sagte, das sind die vier Winde vom Himmel. Sie kommen direkt vom Herrn der Welt. Sechster, die schwarzen Pferde fuhren in den Norden. Die weißen Pferde folgten ihnen. Die gefleckten Pferde fuhren in den Süden. Siebter, die roten Pferde wollten auch losfahren. Sie wollten über die Erde ziehen. Gott sagte, geht los. Da zogen sie los. Achter, dann rief er mich. Er sagte, die Pferde im Norden beruhigen meinen Geist. Neunter, Gott sprach wieder zu mir. Zehnter, nimm Geschenke von Heldai, Tobia und Jedaja an. Sie kommen aus Babel. Geh heute zum Haus von Josia. Elfter, nimm das Silber und das Gold. Mach Kronen daraus. Setze sie Serubabel und dem Priester Josua auf den Kopf. Zwölfter, sagt zu ihnen, so spricht Gott. Ein Mann mit dem Namen Zweig wird kommen. Er wird den Tempel von Gott bauen. Dreizehnter, er baut den Tempel und wird ein Herrscher sein. Er sitzt auf seinem Thron. Ein Priester wird neben ihm sein. Sie arbeiten friedlich zusammen. Vierzehnter, die Kronen bleiben im Tempel von Gott. Sie erinnern an Heldai, Tobia, Jedaja und Josia. Fünfzehnte, Menschen aus fernen Ländern werden kommen. Sie helfen beim Bau vom Tempel. Dann erkennt ihr, Gott hat mich geschickt. Das passiert, wenn ihr Gott gehorcht.